So, jetzt sind wir schon konservenmäßig auf Sendung. Alles ist vorbereitet. Die Nervosität ist irgendwie wie immer da. Eigentlich albern, ne? Man hat das jetzt schon so oft gemacht und sind ja auch die gleichen Zuhörer. Man kennt sich ja schon fast. Aber irgendwie trotzdem so ein bisschen Aufregung ist immer noch da. Haben wir heute sogar mal zwei Zettel gemacht. Das muss ja auch ein bisschen heute, glaube ich. Ich glaube, es ist besser, wenn das heute so ein bisschen organisiert abläuft. Sonst macht das ja auch den Leuten keinen Spaß, denke ich mal. Mal sehen, was für eine Länge wir heute haben werden. Ja, leider ist ein Kabel fehlt mir noch, sonst hätte ich auch schon mal mit dem schönen Skype ein bisschen rumprobieren können. Aber irgendwie liefert Amazon da nicht richtig im Moment. Bei mir geht im Moment sowieso alles. Jetzt habe ich wenigstens mal meinen Montana neu bekommen, das Austauschgerät. Das ist, jetzt geht mir mein NAS kaputt. Also irgendwas ist immer. Ja, jetzt habe ich dieses Mikro auch fast vom Mund hängen. Das ist auch echt ungewohnt. Da muss ich mich auch erst dran gewöhnen. Aber ich glaube, wir werden jetzt mal 19:59 und 30 Sekunden. Wir werden das Webtelefon jetzt einfach mal starten und loslegen. Ja, ich denke, das tun wir mal. So. Einmal. Die Musik hört man ja hier in der Konserve immer nicht so, weil klar, die wird da im Internet abgespielt und die wird nicht durchgeschliffen. Das funktioniert noch, da bin ich auch noch nicht ganz. Ja, naja. Ja, immerhin klappt das Musikabspielen schon mal, wenn Skype nicht gleichzeitig läuft. Und dann sage ich mal schönen guten Abend euch allen, falls dann überhaupt einer zuhört. Ansonsten dem einen oder eben dem Echo. Ich glaube, wir werden heute wenig Zuhörer wirklich haben, weil ich festgestellt habe, dass auch ganz viele Events heute stattfinden. Das hatte ich allerdings auch gar nicht so auf dem Schirm. Normalerweise ist Freitag und Samstag auch nicht der Tag, sondern wir machen ja eigentlich Mittwoch oder Donnerstag. Aber naja. Es ist halt der letzte des Monats, das passte so schön zu einer Monats-News-Sendung. Was soll das überhaupt werden? Ja, es gibt eine Menge Podcasts, es gibt auch eine Menge, die über News berichten. Die finde ich auch alles okay, da gibt es überhaupt nichts zu sagen zu, also nichts Negatives zu sagen zu. Aber ich habe gedacht, es gibt auch immer mal so Themen, die irgendwie so untergehen. Hallo Marshall, na moin moin. Also wenn ich hier antworte den Dosenhörern, dann denkt immer dran, dass ich hier nebenbei live den Chat laufen habe und habe gerade das erste Moin bekommen. Also immerhin einen Zuhörer haben wir schon mal live. Was für ein Format wollen wir machen? Dieses Format soll so ein bisschen News bringen, aber eben nicht die, die durch alle Blogs, RSS-Feeds und sonst was getrieben wurden. Irgendwo sind die natürlich schon aufgetaucht, sonst wäre ich ja auch nicht drüber gefallen, aber eben nicht so in aller epischen Breite besprochen und die vielleicht hier nochmal so einen kleinen Platz kriegen und einmal im Monat zumindest so kurz aufbereitet werden. Jetzt will Thunderbird sich aktualisieren, ey, fass mir da alle Füße. So. Zettelchen habe ich mir auch vorbereitet. Wie gesagt, ich hoffe auch so ein bisschen auf die Mitarbeit von euch. Kommentare, ich weiß, Kommentare kommen bei uns irgendwie immer selten. Obwohl wir eigentlich gar nicht so wenig Hörer haben. Also wir freuen uns echt über Kommentare, auch ich speziell, weil nur dadurch kann man das Format auch positiv oder negativ weiterentwickeln. Das heißt, solange ich nichts höre, weiß ich nicht, kommt das überhaupt gut an oder hört man das schon nur noch aus Mitleid oder was auch immer. Tracer schreibt Windeln gewechselt, guten Abend. Tracer, wem? Deinem Kind hoffe ich. Okay. Das kann ich so nicht unkommentiert stehen lassen. Was kannst du nicht unkommentiert? Na okay, wir wollen doch nicht zu sehr jetzt auf die Chat heute. Der soll zwar auch helfen, aber eben nur am Rande. Nochmal kurz zum Format. Wie gesagt, News soll es werden. Die Hörer haben auch schon mitgearbeitet. Ich werde jetzt nicht zu jeder News vorlesen, wer mir das dann genannt hat. Das hätte ja irgendwie schon fast was von diesem. Wir spielen jetzt ein Lied für Oma Gerdi, die heute 80 wird, und das habe ich jetzt auch keine Lust zu. Also, sag einfach allgemein vielen Dank für die, die mir was geschickt haben. Und ihr hört ja selber, ob es drin vorkommt oder nicht. Und bis jetzt hat mir das schon sehr geholfen. Okay, wir fangen einfach mal an, weil vielleicht wird es ja auch mal ein Format, das nicht länger als eine Stunde geht. Okay, was mir schon mal als erstes aufgefallen ist, ich hätte gerne was gemacht über, weil ich bin ja Zahlenfetischist, also es kommt mir gar nicht darauf an, die meisten Caches zu haben, aber ich liebe diese Statistiken, einfach um zu sehen, wie sich das eigene Hobby und so entwickelt und wie man sich selbst entwickelt. Und deswegen bereite ich die ja auch immer umfangreich auf und habe die auch in meinem Profil. Und jetzt gibt es wohl einen neuen Cache-Statistik-Generator von wem? Das ist so ein bisschen die Frage. Den gibt es auf der Seite nachtfalke-geocaching.de.vu. Oh, ich muss mir mal angewöhnen, den Mund vorne zu lassen, wo ich das Mikro jetzt so dicht davor habe. Ich habe mir den angeguckt. Der Autor ist nur über das grüne Forum erreichbar. Also weder auf der Seite noch irgendwo habe ich sonst eine Möglichkeit gefunden, den wirklich mal anzumailen oder anzusprechen. Denn ich habe mir die Software erstmal gleich geholt, fand ich ja interessant. Also im grünen Forum, muss ich dazu sagen, habe ich keinen Account. Hatte dann auf Facebook mal gefragt, ob irgendeiner den vielleicht kennt. Da kam dann als Tipp, sich einen Account anzulegen. Nee, ich will auch keinen Account in der grünen Hölle. Das hat so ganz eigene Gründe, weil ich von diesem Forum, das geht bei mir in der Realität vorbei. Beste Beispiel ist gerade die Geschichte, lassen wir es, obwohl kurz können wir es sagen, beste Beispiel ist gerade die Geschichte mit der Sache, wo jetzt alle aufrufen zu protestieren gegen die Reviewer-Willkür. Da findet im grünen Forum eine andere Sicht statt. Da wird gelobt, wie viele doch teilnehmen. Wenn ich mir das auf den anderen Medien angucke, dann kann man das eher vergessen und die kriegen gerade eher einen vom Kopf, weil das keiner so richtig ernst nimmt. Aber da wollen wir gar nicht auf Detail drin eingehen. Das ist mehr was in irgendeinem Format, wo ich mich eh mal aufrege. Aber auf jeden Fall zeigt mir das schon wieder, dass es auch ganz gut ist. Im grünen Forum braucht man keinen Account. Das hat einfach nichts für mich. Was aber jetzt, um Gottes Willen, keiner böse sein soll, wenn ich... ich sehe gerade, es gibt noch eine zweite Adresse, nachtfalke-geocaching.blogspot.de. Oh, das ist gut, Tracer, vielen Dank. Da muss ich mal drauf gucken. Vielleicht kann man dann nächstes Mal was machen. Jetzt muss ich mir, wie beknackt, ich habe keinen Schreiber mit runtergenommen. Na egal, das kann ich mir auch so noch merken. Dann werde ich da vielleicht nächstes Mal noch machen. Was mir jetzt nämlich auffiel, diese Software hat meine GSAK-GPX-Datei gleich mal gar nicht eingelesen. Mag vielleicht an den OC-Caches da drin liegen, ich weiß es nicht. Und wenn ich meine MyFinds GPX mir von Groundspeak hole, ja, dann stürzt er ab mit interner Fehler und macht nichts mehr. So, also kann man jetzt nicht ganz so viel draus deuten aus der Fehlermeldung. Das scheint mir alles irgendwie noch ganz schön Beta zu sein, obwohl da schon eine Versionsnummer 2.0 hintersteht. Also, macht aber insgesamt schon mal einen netten Eindruck. Also es sieht übersichtlich aus und hätte mich schon interessiert. Wie gesagt, ich habe ihn nicht erreichen können, sonst hätte ich ihn mal befragt und hätte vielleicht ein bisschen mehr dazu schreiben können, auch was seine Ziele da und so ähnlich sind. Kam nichts. Und mir war das dann auch ein bisschen suspekt, so ein Programmierer, den ich so gar nicht erreichen kann und dessen Software dann auf meinem Rechner. Ich habe sie erstmal entfernt und warte mal, wie sich das so entwickelt. Deswegen kann ich jetzt auch keinen Vergleich zu dem GSAK-Makro ziehen, weil irgendein Vorteil muss ja geben, sonst wird es sich ja nicht lohnen, denke ich mal. Aber wie gesagt, vielleicht später, wenn die Software besser läuft oder ich finde auf dieser anderen Seite, ich sage sie nochmal für die, die es interessiert, nachtfalke-geocaching.blogspot.de. Ich gebe mir sowieso Mühe, dieses Mal auch gute Shownotes zu machen, damit die Leute das auch nachträglich nachschauen können. Okay. Dann haben wir den ersten Teil schon mal hinter uns. Das ist schon mal schön, so den ersten hinter sich zu haben. Dann geht es weiter. Was habe ich? Surfstar 5. Da kam eine Nachricht. CSR Surfstar 5, Powers, bla, LG. Also es gibt ein Handy, LG Optimus 4x HD. Das hat einen neuen Surfstar-Chip. Ich habe mir das also durchgelesen. Es ist nur in Englisch. Ich übersetze es mal so sehr grob. Der kann jetzt halt GPS, GLONASS, Galileo und das kann er alles. Und das ist auch schön. Was jetzt eigentlich der Bringer sein soll, ist mir irgendwie, also ich habe auch nichts weitergefunden. Ich habe noch ein bisschen geforscht, Hab aber auch nicht ernsthaft was gefunden, wo ich jetzt sagen könnte, oh, ach deswegen. Sondern, ja, das hat sowas von Fuchsschwanz am Auto, habe ich bis jetzt jedenfalls das Gefühl. Mehr ist mir da nicht so wirklich aufgefallen. Also, mag sein, dass es da noch mehr gibt, aber wie gesagt, also, Sirfstar 5 wird jetzt eingesetzt. Was soll ich sagen? Vielleicht, dass er energiesparender ist, das wäre interessant, aber das habe ich nirgends gefunden. Also wenn ihr da mehr wisst, wie gesagt, ich freue mich, wenn auch mal Kommentare geschrieben werden, das wäre gar nicht schlecht. Danke, Klaas Heckenländer. Glossnass ist schon klar, dass das russische System ist. Nur, weißt du, ob ich jetzt mit GPS, Galileo oder Glossnass loslaufe? Vermutlich wird alles mir beim Cachen nicht wirklich weiterhelfen. Beim Autorouting auch nicht. Und ich muss gerade lachen, weil Traffic Jack sagt nichts gegen Fuchsschwänze am Auto. Ja, okay, dann klebe ich mir jetzt auch einen Sirfstar 5 Aufkleber hin. Nein, also mir erschließt sich das nicht so direkt. Aber fand ich mal eine Sache, die man mal erwähnen kann. Was ich auch nochmal dazu sagen muss, das ist ein toll, dann ist ein neuer Chipsatz, der mag auch ganz toll sein. Was viele, glaube ich, unterschätzen, das ist ja auch wie bei dieser Pixelwahn bei Kameras, der Chipsatz alleine nützt ja erstmal gar nichts. Ich habe selber einen Google Nexus S. Tolles Handy, wirklich. Das ist eines der Handys, die ich bis jetzt am längsten habe, weil ich sonst immer sehr schnell gewechselt bin, aber das ist einfach toll. Nur versucht man damit einen GPS-Empfang zu kriegen. Also es ist unsagbar schlecht. Es hat zwar auch den ganz normalen SIRP-3-Chipsatz, aber es ist unfassbar übel. Also egal, ich hatte vorher Android 2.3 war es, glaube ich, drauf, dann kam ja 4.0, dann kam 4.1. Der Empfang wurde so ein Hauch besser mit ein paar Tricks, aber boah, ist das schlecht. Und ich durfte das gerade ja am Nordkap feststellen. Da hat mich ja die Touchfolie meines Montana 600 verlassen. Also ich wollte das bedienen und plötzlich machte es Kritsch und die Folie flog dem Nordkap entgegen. Und das auf dieser Zu-Fuß-Nordkap-Tour, das heißt so 5 Kilometer neben dem Nordkap gibt es nochmal was sogar nördlicher ist. Also wirklich am Arsch der Welt. Und ja, die Touchfolie weg. Der Bildschirm war zwar richtig gut, also so scharf war er davor nie, aber ohne Touchfolie war er halt nicht mehr zu bedienen. Nee, Tresal, Handy-Cacher bin ich mit Sicherheit nicht. Obwohl, den am Nordkap habe ich tatsächlich mit dem Handy gemacht. Wir mussten also kaum 15 Minuten warten, bis ich Empfang hatte und durften das Handy dann auch nicht mal ausmachen, bis wir vorne waren, aber es hat geklappt dann noch. Aber wie gesagt, also der Chipsatz, lasst euch nicht immer so vom Chipsatz und Ähnlichem irritieren. Die meisten, die hier zu sind, sind sowieso erfahren, die wissen das. Aber falls auch nur ein Newbie dabei ist, der Chipsatz bringt erstmal nochmal gar nichts. Das ist mal eine gute Voraussetzung, aber mehr auch nicht. So, aber ich fange schon wieder an, ins Schwafeln zu kommen. Und wir wollen ja News bringen und das auch ein bisschen hintereinander. Was mir als nächstes so durch Zufall über den Weg gefunden ist, ich glaube, das ist gar nicht so neu, aber ich hatte es vorher halt auch noch nicht gehört. Werbung mache ich an sich ja nicht. Es sei denn, die Sachen gefallen mir besser. Oder gefallen mir richtig gut, sagen wir mal so. Ich war eben ein bisschen durcheinander, aber ich hatte gerade mitgelesen, Heckenländer sagt, eine höhere Genauigkeit. Ja, mag sein, aber ob du nun 5 Meter oder 10 Meter Genauigkeit hast, du musst ja immer noch sehen, wie hat der Verstecker, was hatte der für eine Genauigkeit. Und ja, ich sage ja, okay, ist ja in Ordnung, dass das gibt. Für mich, ja, naja. Okay, wollen wir weiter gucken? Das Cash-Tool. Das Cash-Tool von Schlumbum. Ich fand es irgendwie einfach niedlich. Findet man auf www.cashtool.de. Und das ist so ein kleines Set. Also ich selber habe es von ganz alleine mir über die Jahre zusammengestellt. Aber wenn jetzt einer neu einsteigt, fand ich das eigentlich ganz niedlich. Das ist wirklich praktisch gemacht. Und zwar sind 2 Haken dabei. Das kann man sich auch alles sicherlich selber bauen. Wie zum Beispiel aus so für so Zeltnägel. Aber so hat man es halt gleich fertig und es ist auch noch weiter gedacht. So, die Haken sind so 20 cm und am Ende ist noch ein M4-Gewinde dran. Und dann gibt es noch halt Zubehör dazu, das wunderbar eine Filmdose verpackt ist, wo dann verschiedene Muttern, eine Flügelmutter, eine Unterlegscheibe, Magnetfuß, ein Saugfuß und ein Adapter dran ist, mit dem sich das noch verbinden lässt. Also, wer so ein kleines, niedliches Tool braucht, jetzt muss ich gerade mal gucken, steht da eigentlich mal ein Preis bei. Augenblick. Nö, finde ich jetzt auf den ersten Schlag nicht. Aber ich will hier auch keine Werbung machen, sondern einfach mal wählen, wer sowas sucht. Guckt euch das an. Preis weiß ich nicht. Auf Preis achte ich ehrlich gesagt persönlich jetzt auch nicht unbedingt immer so. Und hört euch da auf im Chat, um diesen scheiß Chipsatz zu streiten. Das lohnt doch nicht. Also auf jeden Fall ist dieses Schlumbum-Tool, macht für mich einen Eindruck auf, über was, also das kann man brauchen. So, Good News, genau, die habe ich auch mal. Ab und zu muss man ja auch mal was Schönes verlesen. Ist jetzt überhaupt kein News im eigentlichen Sinne, aber ich finde es immer schön, der Groppi links kommen, weil jetzt im Chat gerade gefragt wird, das mache ich in den Shownotes. Das war www.cache, oh, jetzt habe ich schon weggetan, warte, ich gucke nochmal nach. Extra auf Zuruf, www.cachetool, zusammengeschrieben in einem Wort.de. So, zurück zu unserem aktuellen. Also so zweit ist einfacher, wenn man den Chat auch noch im Auge behalten möchte, fällt mir auf. Aber auch das hält uns nicht auf. So, Good News. Hier schrieb einer, ich weiß jetzt den Namen auch nicht, der ist dafür auch gar nicht so von Belang, einer meiner Traveler, da hat er den auch mit angegeben, das ist, ja klar, kann man ja angeben, TB4CXA2, ausgesetzt März 2012, ist von einem Kescher-Freund nach Australien gebracht worden und wird seitdem höchst liebevoll behandelt. Persönliche, nette Loks, jede Menge Tuck-It-Tus, gezieltes Ablegen, vorsichtige Grabs. So macht das echt Spaß. Was ist halt ein vorsichtiges Grab? Egal. Manchmal denke ich, dass in Australien noch echtes Geocaching betrieben wird, mit recht seltenen Caches. Vergleichsweise wenigen Geocachern, die sich dann auch echt Mühe geben. Ob das nun echtes oder falsches ist, ist immer so ein... Aber egal. Im Gegensatz zum Schicksal meiner anderen zwei TBs, von denen einer nach recht kurzer Zeit verloren ist und der andere seit 4 Monaten bei einem Finder rumliegt, zumal es offensichtlich Dosen gibt, die regelmäßig ihre Trackables beraubt werden, ohne dass die Owner reagieren. Ich werde mir keinen Travel bla bla bla bla. Ich finde es, wie gesagt, ist jetzt nicht das Große und Wichtige, aber ich fand es irgendwie schön, auch mal sowas zu lesen. Und wir wollen ja auch mal ein bisschen positiver im Podcast werden. Musste da mal mit rein. Und folgen wir gleich mit was, was jetzt einigen sicherlich gleich wieder die Zornesröte ins Gesicht treiben wird, was ich aber als Info wirklich nicht so unwichtig finde. Und hier geht es auch gar nicht um eine Wertung, sondern einfach, um nochmal klar zu sagen, also im grünen Forum habe ich das dann gefunden, ich lese es ja immerhin ab und zu mal, einfach um mal zu gucken, ob es da News gibt. Und es hat dann einer mal nachgefragt bei der Stadt Hannover, ob das Klettern auf Bäume verboten ist. Da kam die Antwort, sehr geehrter Herr XXX, wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir das Klettern auf Bäumen ausnahmslos untersagen und bei Zuwiderhandlungen ordnungsrechtlich verfolgen. Sie haften für alle im Zusammenhang mit ihrer widerrechtlichen Aktion stehenden Personen und Sachschäden. Bitte geben Sie diese Information an die Ihnen bekannten Geocacher weiter. Mit freundlichen Grüßen, Forstbetriebsleiter blub blub blub. Also was dann im grünen Forum abging, ist genau das, warum ich sage, fass mir an die Füße mit dem Forum. Ich meine, der hat einfach mal gedacht, wir klären das mal, was soll das, bevor da eins echte Probleme gibt, und das Cachen ist nicht mehr unbekannt. Und ich glaube, auch dem letzten Beamten auf der letzten Amtsstube ist es auch nicht mehr unbekannt. Und jetzt wurde er dann erstmal schon mal beschimpft, dass er nachgefragt hat und schlafende Hunde wecken und bla bla. Jungs, er hat doch einfach nur mal gefragt und mal geklärt, dass das verboten ist. Genau wie es in Hamburg zum Beispiel verboten ist. Da habe ich nämlich schon vor Jahren mal gefragt. Und da muss man nicht sagen, lass Hirn vom Himmel regnen, sondern muss ich überlegen, ob man da nicht selbst zu wenig abbekommen hat, wenn man sich darüber aufregt. Denn, sorry, es ist verboten und dann ist es verboten und dann sollte man es lassen. Und bei der heutigen Kescherzahl sollte man auch mal aufhören, immer noch versuchen mit Mysteries und das weiß ich nicht, das zu umgehen. Wenn ihr unbedingt den Baum hochklettern wollt, obwohl es verboten ist, dann tut das, aber es muss doch nicht bei Geocaching.com stattfinden. Also Ich rieche mich da schon wieder auf, soll ich in die News ja eigentlich gar nicht machen, aber das störte mich einfach, wie er da behandelt wurde. Weil, sorry, der Junge hat einfach nur mal nachgefragt, wie es ist, und das kann man doch keinem übel nehmen. Das ist genau die gleiche. Liest einfach mal TJs Blog, den werde ich dann auch mal in die Shownotes hoffentlich dran, denke ich, dran aufnehmen. Liest mal TJs Blog, der hat da gerade eine wunderbare Geschichte zugeschrieben, und es ist nicht der Schwachkopf, der einen Verstoß ahndet, sondern es ist der Schwachkopf, der den Verstoß begeht. Da kann man faseln, diskutieren und begründen, wie man will. Das ist und bleibt so. Ja, Tracer, ich gebe dir recht, natürlich bekommt man dann auch Antworten, die man nicht hören möchte, aber es bringt doch nichts, sich doof zu stellen. Also, mein Gott, wie gesagt, ich habe gar nichts dagegen, ich kletter ja selbst die Bäume hoch. Also, nur ist die Frage, ob man eben solche Sachen, die mittlerweile immer schwieriger werden, ob man die unbedingt dann auch noch, ne, bei Groundspeak aufbauen muss, wo es immer mehr zum Familienhobby vegetiert, sich wandelt, sagen wir es mal so. Das ist einfach, die Zeiten, die wir da mit Tarzan durch den Dschungel geschwungen sind, sind vorbei, und da muss man sich jetzt langsam mal dran gewöhnen. Okay, aber ich will da jetzt auch gar nicht, ne, soll ja nicht endlos werden, sondern wir wollen ja auch noch ein bisschen weitermachen. So, ich habe schon gesagt, Werbung. Oh, das ist gut. Heckenländer gibt mir gerade den Link. Dann habe ich ihn nachher in den Kommentaren. Dann denke ich ihn auch dran, in die Shownotes aufzunehmen. Ja, TJ, sind keine Blumen. Du weißt, ich bewerte immer unabhängig vom Namen, und dein Artikel war klasse und brachte es einfach auf den Punkt. Also die Leute, die da jetzt sich ins Hemd machen und gegen die Reviewer schießen, sorry, aber die kann ich nicht ernst nehmen. Und das sage ich auch so deutlich, weil ich es auch nicht schlimm finde, wenn die hier keine Hörer sind. Ich habe vielleicht nicht so eine hohe Hörerschaft mit Marco zusammen wie andere Podcasts, aber ich möchte, oder ich freue mich auch, dass ich Hörer habe, die ähnlich denken. Nee, nicht ähnlich denken. Manche sind ja auch gar nicht meiner Meinung, aber die zumindest, wo ich das Gefühl habe, die Argumenten offen stehen und die vor allen Dingen diskutieren können, ohne zu beschimpfen. So, genug gelobt, nicht, dass euch das zu Kopf steigt. Wir gehen weiter. Eventankündigung mache ich so gar nicht. Das machen andere Blogs genug und andere Podcasts. Das müssen wir nicht auch noch machen. Bis auf Ausnahmen. Und genau wie beim Gecko, was ich immer noch klasse fand, auch wenn ich immer noch nicht weiß, ob es so viel gebracht hat, aber das sollen andere beurteilen, gibt es jetzt die Art 2012. Das habe ich gefunden bei Just4FunAC, also Just, J-U-S-T, 4, also die Zahl 4. Fun wie Freude, ac.blogspot.de. Lest das im Detail selber. Da wird jetzt praktisch die Gecko, würde ich mal sagen, ausgerollt. Traffic-Check. Steigt das Freitagabend Kölsch zu Kopf. Ja, okay, ich trinke erst nach dem Podcast. Da wird nochmal ausgerollt, im Prinzip die Gecko im Regionalen. Gibt es mittlerweile schon eine GC-Nummer? Nein, noch nicht. Aber ich habe euch eben schon den Link genannt. Ich werde ihn auch in die Shownotes aufnehmen. Wer aus der Ecke Aachen kommt, guckt euch das an. Ach doch, Moment, da ist unter GC3RRZV, also GC3RRZV, wird es in Zukunft dann dieses Event geben. Wer aus der Ecke kommt, sollte man sich angucken, ist im Prinzip, verstehe ich fast so, als, ist das Gecko in klein. Und praktisch die Ausrollung auf die regionale Ebene, finde ich eine echt geile Idee. Wie gesagt, normalerweise mache ich keine Werbung oder Ankündigung für Events, das interessiert mich aber zu wenig. In dem Fall mache ich gerne eine Ausnahme. Genau das Gleiche gilt auch für... Moment, wo habe ich's? Da oben habe ich's. Wenn es immer so einen Moment dauert, ich muss immer so ein bisschen klicken natürlich. Ich habe das alles in Evernote drin, mit dem ich mich auch noch nicht so gewöhnt habe. Dann gibt es noch die Seite, wie gesagt, ich mache nochmal für Seiten eigentlich keine Werbung. Also schickt mir jetzt bloß nicht endlos Seiten und Events, die ich veröffentlichen soll. Das werde ich nicht tun, sondern wirklich nur Sachen, die für mich was Besonderes sind. Wo ich sage, ja, das gefällt mir besonders gut und das möchte ich unterstützen. Und eins davon ist www.tauschfair.org. Also tauschfair zusammengeschrieben.org. Und Da geht es eigentlich darum, mal wieder vernünftig zu tauschen. Und ja, das liegt mir sehr am Herzen. Das habe ich schon in den letzten Sprechstunden auch gesagt. Ich selber tausche gar nicht mehr. Schon seit langem nicht mehr, aber ich habe immer was dabei. Ich habe so diese lustigen Taschenbücher von Disney oder Hörspiele oder Musik-CDs. Also alles, was, wo ich denke, da kann man was mit anfangen. Dazu gehören also keine verpackten oder nicht verpackten Tampons oder Präservative oder Essenswaren, sondern wirklich Dinge, mit denen man im Allgemeinen was anfangen können sollte. Und ich sag mal, jedem, der so privilegiert oder das Glück hat oder wie man das nennen möchte, dem so geht wie mir und dem das Geld jetzt nicht so auf der Tasche brennt und ein bisschen was übrig hat, macht doch einfach mit und tut ein bisschen was rein, damit da wieder was Vernünftiges drin ist. Und wenn der Nächste das ausräubert, na und, dann packen wir es nochmal rein, solange bis der nicht mehr räubert. Da muss man auch einfach mal drüber stehen und sagen, scheißegal, er hat das halt alle geklaut, aber ich habe meinen guten Willen immerhin mal gezeigt. Die Seite geht, die geht darum, fair zu tauschen, ganz klar. Da wurde auch schon im Blogbeitrag was geschrieben. Erst habe ich gedacht, naja, jetzt soll man da einen Zettel anhängen und auf diese Seite verweisen und will der vielleicht nur Klicks haben. Habe ich aber überhaupt nicht das Gefühl, sondern er will das wirklich weiter verbreiten. Ist jedenfalls mein Eindruck. Ich kann das natürlich nur ja, sehr individuell oder sehr, sehr subjektiv betrachten. Guckt euch die Seite echt mal an. Ich finde es einen guten Ansatz. Ob das jetzt schon die Endvariante ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber also ich unterstütze gerne. Ich sage es deswegen auch nochmal. www.tauschfair.org. Tauschfair zusammengeschrieben. Echt eine schöne Sache. So. Was habe ich noch? Das Geocaching Post Office. So, der Plan war eigentlich, möglichst ohne Bewertung diese News zu machen. Aber das kann ich, glaube ich, nicht. Also wenn ihr so ein bisschen, wenn ich mal drüber lache muss, oder wenn ich es sehr positiv oder sehr schlecht finde, nehmt es einfach hin. Wir wollen hier ist wirklich nicht zum Diskutieren und ich versuche es auch möglichst objektiv zu machen, aber ab und zu kann ich das einfach. Da bin ich, glaube ich, nicht für geboren. Ich muss auch immer mal auf den Chat gucken, dass der mir nicht zu alberner wird. ich sehe schon. Gut geschrieben, TJ, aber ich sehe es noch etwas differenzierter, sagt Tracer. Ich sehe schon, da sind zwei. Da könnte man auch mal einen Podcast von machen. Apropos Traveling Jack, fällt mir gerade ein. Wolltet ihr nicht was aufnehmen? Müssen wir das entgangen? Ich möchte auch mal wieder was hören und nicht nur senden. Okay, aber einen guten Abend auch Long Tom Silver. Und damit war es erstmal wieder genug für den Chat. Jetzt wollen wir wieder weitergucken. Geo Post Offices. Die Seite habe ich gefunden unter de.geopostoffice, also zusammengeschrieben, geopostoffice.com. de.geopostoffice.com. Ist ja eine eigenwillige Variante. De, achso, wegen der Sprache. Naja, klar, warum nicht? Man kann verschiedene Sprachen auswählen. Das hatte ich gar nicht gesehen. Ich lese das mal vor, weil ich habe es mir durchgelesen. Ich lese es einfach mal vor. Das ist nicht so lang und ich glaube, so viel Zeit haben wir. Ein Geo-Post-Office, in Klammern GPO, also schon mit Abkürzung sogar dazu, das finde ich natürlich immer klasse, ist ein Cache, der vornehmlich für das Versenden und Empfangen von Geopost erstellt wurde. Dabei kann ein GPO unter verschiedenen Cache-Typen auftreten. Sehr gängig ist ein Listing als Letterbox. Ein Geo-Post-Office enthält wie andere Caches auch natürlich ein Logbuch, in dem sich jeder Cache beim Besuch einträgt. Gerne gesehen wird auch das Hinterlassen eines persönlichen Stempelabdrucks. Was hat man? Der PC hat einen Hall? Ich habe einen Hall? Oh. So, sorry, müssen wir mal einen Moment mitleben. Das Besondere sind zwei Fächer, manchmal in Form von Setzkästen. Also das Besondere sind zwei Fächer, manchmal in Form von Setzkästen, manchmal Zipptüten oder auch verschiedene Boxen, die mit Eingang und Ausgang beschriftet sind. Oft enthält ein GPO einen eigenen Stempel und Stempelkissen, bei Letterbox verpflichtend, um die Geopost zu stempeln und einen Stempelabdruck im persönlichen Logbuch mitzunehmen. Da geht's weiter. Wie funktioniert das Ganze mit der Geopost? Möchte ein Cacher eine Geopost verschicken, schreibt er beispielsweise eine Postkarte und trägt auf dieser als Absender den eigenen Cache-Namen und als Empfänger den Cache-Namen des Empfängers, gegebenenfalls zuzüglich Plattform den Cache-Code des Ziels, sowie dessen Stadt und Land ein. Bei Auswahl des Zielcaches sollte unbedingt beachtet werden, dass dieser auch eine Postkarte aufnehmen kann. Anschließend wird die Geopost im GPO gestempelt, wenn Stempel vorhanden, und in den Ausgang gelegt. Zusätzlich sollte im Logbuch des GPO die Geopost mit Absender und Empfänger inklusive Cachecode vermerkt werden. Andere Cacher, die in die Richtung des Zielorts reisen, entnehmen die Post und setzen diese in einem geeigneten Cache in Richtung des Ziels aus. So reist die Geopost in Richtung Ziel. Geopost, die in ein GPO gebracht wird und noch nicht ihr Ziel erreicht hat, wird immer im Ausgang abgelegt. Geopost, die ein GPO als Ziel hat, wird im Eingang abgelegt. Blablabla, und so geht es jetzt weiter. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das ernsthaft funktioniert. Eigentlich ist das ein Nachbau von TBs oder was? Also ja, weiß ich jetzt auch nicht so recht, was der Effekt werden soll. Der Heckenländer schreibt gerade, so das erste Geopost-Ding entstand in Freiburg. Den Link werde ich dann auch später mal aufnehmen. Was soll das bringen? Es gibt doch schon dieses Post-Cross-Crossing oder wie das heißt. Und die Post wird doch weggeschmissen und dann regnet es einmal, wird die nass. Also ich finde es ganz witzig, ich wollte es wenigstens mal bekannt machen, dass zumindest mal bekannt ist, es gibt sowas. Wer sich es mal angucken will, de.geopostoffice.com. Haben wir auch das. So, jetzt muss ich mal eine Zwischenfrage an meinen lieben Chat. Chat sage ich schon, an meinen, natürlich mein Chat. Ich habe hier so das Problem, wieso soll ich ein Echo haben? Habe ich wirklich ein Echo? Ich habe eigentlich nur ein Mikro an, das andere ist auf 0 gedreht. Eigentlich sollte ich gar kein Echo haben. Ich bin echt, war nicht den runterdrehen? Nee, das bringt nichts. Na gut, ist egal, müssen wir heute mit leben, muss ich mir wohl nachträglich selber mal anhören. Jetzt dachte ich, habe ich endlich den perfekten Ton. Das Mikro steckt mir fast im Mund. Muss ich wohl noch einen Popschub machen. Ach, oder wir haben den Kellerraum doch zu groß und müssen den noch isolieren. Naja, wir werden sehen. Weiter geht's. Genau, dann habe ich gefunden, das ist natürlich immer interessant. Siehst du, viel Vibe hört mich ohne Echo. Das finde ich gut so. Wir machen aber weiter. Und zwar habe ich gefunden ein Geolua. So, was ist das? Geolua, das ist, Augenblick muss ich mir erstmal selber wieder raussuchen. Das habe ich mir auch irgendwo hingepackt. Da haben wir es. Das ist Davis. So. Ich lese mal so einen kurzen Text aus dem grünen Forum vor, dass einem das so ein bisschen klar wird. Geolua.com ist mein Projekt. Ich denke, es wäre hilfreich, die Unterschiede zwischen Geolua und Where I Go aufzulisten. Soweit ich das einordnen kann, da ich selbst Where I Go nicht wirklich kenne. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Die wesentlichen Unterschiede sind aber folgende. Also das ist jetzt vom Betreiber dieses Geolua her. Und der hat dazu mal Stellung genommen im grünen Forum. Bei Where I Go gibt es den Player, welcher Cartridges abspielt, in denen Lua-Code und eventuelle Assets, Bilder etc. enthalten sind. Um eine Cartridge abzuspielen, braucht es also einen installierten Player. Ab und die darin heruntergeladene Cartridge. Eine Internetverbindung ist danach nicht mehr notwendig. Soweit richtig? Bei Geolua ist es ein wenig anders. Geolua ist rein browserbasiert. Um ein Adventure zu starten, besucht man entweder die Webseite und wählt dort eines der wenigen Adventures aus. Oder man findet irgendwo einen QR-Code, welcher per URL in ein Adventure führt. In beiden Fällen wird serverseitig ein neues Game gestartet und der Lua-Code auf dem Server ausgeführt. Dieser bestimmt dann, innerhalb des Browsers angezeigt werden soll. Für die Spielinteraktion gibt es eine Handvoll verschiedene Widgets wie Buttons, Text inklusive Bilder, Inputfelder oder den Kompass. Dadurch, dass die Logik serverseitig läuft, können auch mehrere Spieler innerhalb des gleichen Games aktiv sein. Auch eine coole Variante. Wodurch mehr Spielerspiele möglich sind. Nachteil ist natürlich, dass zum Spielen immer eine halbwegs funktionierende Internetverbindung notwendig ist. Also, ich fand das gar nicht schlecht. Also, man findet das unter geolua.com, also lua.com. Der Typ selber kommt gar nicht vom Geocachen, sondern das ist ein Programmierer, der sich da so mal ein bisschen selbst ausprobiert hat. Das ist, glaube ich, wirklich für... Na, das, die unterhalten sich im Chat über kastrierte Katzen. Ich fasse es nicht. Bin ich so langweilig? Ich schlafe, glaube ich, schon ein. Okay, weiter. Das klingt aber gut und das ist vielleicht auch wirklich was für die Leute, die so ein bisschen lustlos cachen und eigentlich beim Cachen gar nicht so richtig aufgehoben sind, um nicht zu sagen, das können wir wieder gut benutzen, um, jetzt klinge ich schon wieder Kirche, höre ich hier gerade, um ein paar Cacher loszuwerden, die wir beim Cachen nicht unbedingt uns wünschen. Ja, mal kurz zwischendurch mit dem Hall werden wir so ein bisschen leben müssen, vermute ich. Da muss ich den Keller erst nach und nach. Ich will noch so ein Paravent kaufen. Das ist halt ein großer Raum und ich kann mir schon vorstellen, dass das mit dem Hall kommt, woher das kommt. Da arbeiten wir dran, nehmt es erstmal so hin. Und solange denkt er einfach, ich sitze in der Kirche. Therapiestunde für falsch aufgehobene Kescher. Blue Trio. Genau das trifft es auf den Punkt. Also wer beim Cachen so meckrig ist, weil ihm das zu weit draußen ist und ähnliches, empfiehlt ihm Geolua. Das passt. Ich habe auch nochmal den Owner kontaktiert. Ich muss mal einen Schluck trinken. Moment. Und habe ihm mal so ein paar Fragen gestellt. Habe ihm auch gesagt, dass das im Podcast vorkommt. Also habe ihn jetzt nicht hinterhältig auflaufen lassen. Muss mal eben gucken. 36 Minuten, das ist gut. Ich wollte versuchen, heute mal unter einer Stunde zu bleiben, damit auch mal die Konservenhörer zufrieden sind. Ich habe ihn mal gefragt, was sein Ziel ist, ob das ein reines Hobbyprojekt oder ob er damit auch mal Geld verdienen möchte. Und ich lese die Antworten einfach mal vor, weil das ist nichts Geheimnisvolles. Also er schreibt, ich bin aktuell als Freelancer unterwegs. Geolua ist eines meiner Projekte, die ich nebenher gebaut habe. Es wäre daher natürlich super, wenn das irgendwann mal Geld abwirft, aber aktuell ist das keine Priorität. Erstmal muss ich ein paar Nutzer haben. Dann kann ich vielleicht gucken, ob wie man das zu Geld machen kann. Wobei ich mir das realistisch betrachtet schwer vorstelle. Aber das Projekt macht mir zufällig Spaß, um das einfach fallen zu lassen. Das hatte ich auch gefragt, um zu sehen, ist das was, lohnt der Einstieg oder ist es nach 3 Wochen dicht? Oder muss man ja gucken. Und ja, ich lese gerade im Chat, dass ich eine Kerze hinstellen soll. Mensch, ich habe doch schon eine große stehen. Also, dieses Geolua macht einen Eindruck, als wenn das länger bestehen wird. Es ist natürlich nur ein Programmierer, das kann dann auch mal ganz schnell zu Ende sein, aber naja, ein Anfang ist gemacht. Dann habe ich ihn gefragt, ob die zwangsweise Internetverbindung nicht ein größeres Problem ist. Da schreibt er, gute Frage. Bei den Adventure, die ich selbst gebaut habe, war das bisher kein Problem. Allerdings spielen die auch in der Stadt. Ob das irgendwo im Wald immer noch funktioniert, kann ich aktuell nicht wirklich einschätzen. Ansonsten ist Geolua ja ziemlich optimiert, möglichst wenig Daten zu übertragen, während ein Spiel läuft. Solange also zumindest GRPS oder Edge funktioniert, sollte das kein Problem sein. Hört sich also schon mal gut an. Dann habe ich ihn noch gefragt, wie hoch der Zulauf denn bisher ist, ob das überhaupt schon ordentlich genutzt wird oder wie ich mir das vorstellen muss. Ich lese gerade im Chat, nicht Geolua, sondern Geolua, also G-E-O-L-U-A. Anton. So, wie hoch ist der Zulauf? Leider nein. Es gab einige Proof of Concept Umsetzung von Spielen, aber eine ernsthafte Nutzerbasis habe ich nicht. Aber dafür habe ich auch bisher zu wenig gemacht. Und es fehlt natürlich an Inhalten. Ist also ein Henne-Ei-Problem. Um das zu lösen, ist leider nicht so einfach. Generell sehe ich Geolua bisher als ideale Plattform, um eigene Spielideen mal eben zu bauen und zu testen, ohne direkt eigene Infrastruktur, wie zum Beispiel eine App, in dem das Spiel laufen soll, oder auch Multiplayer-Zeugs bauen zu müssen. Also allein das finde ich schon sympathisch, der ist sehr ehrlich. Er macht da keinen Hickhack und großes Gesülz, sondern sagt klar, was Sache ist. Dann habe ich nochmal gefragt, wie sich das bisher denn so überhaupt finanziert. So ein Server im Internet ist ja nun auch nicht gerade kostenlos. Ich habe auf dem gleichen Server auch noch ein paar andere Projekte laufen. Daher kostet das quasi nichts extra. Und so teuer ist das eigentlich auch nicht. Gruß Florian. Ja, auch wenn er uns wahrscheinlich gar nicht hört. Vielen Dank, Florian. Das freut mich, dass du das so schnell und umfangreich beantwortet hast. Fand ich echt spannend. Also, wisst ihr jetzt da draußen wieder, ne? Wenn euch einer fragt, Mensch, wie ist das mit Geocachen? Sagt, ja, scheiße, das ist out. Geolua, das ist die Zukunft. Und schon sind wir einen wieder los. Oder auch nicht. Okay, kommen wir zum nächsten Punkt. Das war eigentlich auch, Geolua war so mein Hauptpunkt, den ich mal kurz da erwähnen wollte. Deswegen haben wir ein bisschen länger drüber geschrieben, gesprochen. Dann bin ich allerdings noch über was gestolpert. Das hat mir, ich weiß gar nicht, wer es mir geschickt hat. Tracer, ich glaube, du warst das. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall Geotours. Also vielleicht sehe ich das ja auch wieder alles nur zu verbissen, aber das kommt von Geocaching.com, also von Groundspeak selber. Und ja, ich habe das mal Google Übersetzer geschmissen und habe das dann mal so grob übersetzt, dass man das, ich lese es einfach mal vor, dass es sollte inhaltlich schon sehr genau stimmen. Reise und Geotourismus. Also wie gesagt, Groundspeak selber hat das auf seiner Seite. Das findet ihr übrigens auf der Groundspeak-Seite unter Adventures und da dann unter Geotours. Wir laden Sie ein, Reise- und Tourismusprofis, die Ausstrahlungskraft einer speziell gestalteten Geotour zu erforschen. Oh, ich kriege jetzt noch das Kotzen, wenn ich es lese. Sie haben bereits die Rohstoffe, das ist ein bisschen frei übersetzt. Sie kennen die freundlichen Nachbarn, die besten Plätze zum Essen und besondere Orte. Die Frage ist, wie locken Sie Touristen zu Ihren Zielen? Geocaching.com kann helfen. Erstellen Sie eine Geotour. Diese einzigartigen Touren bringen Touristen durch eine Anzahl an Geocaches in ein bestimmtes Gebiet oder entlang einer Route. Sie können die Besucher belohnen für das Ausfüllen ihrer Geotour mit benutzerdefinierten Geocoins oder anderen Trackable-Elementen. Und denkt dran, es kommt aus Google-Übersetzer, da habe ich auch noch nicht ganz aufgepasst. Die Geocaching-Community ist 5 Millionen Personen stark und wachsend. Wir, also alleine wir, dafür könnte ich schon reinhauen, wir sind abenteuerlustig und reichen von 8 Monaten bis zu mehr als 88 Jahren. Bewaffnet mit Smartphones oder dedizierten GPS-Geräten sind Geocacher immer auf der Suche, den nächsten Cache zu finden. Die Auswirkung der Geotour ist vollständig messbar. Monitoring ermöglicht die Verfolgung der Anzahl der Touristen und die verteilten Geocoins, die man eingesetzt hat, und die Anzahl der Geocaching-Logs von den Besuchern auf Geocaching.com. Sie können die anhaltenden Auswirkungen der Geotour in jeder Phase verfolgen. Interessiert? Geocaching.com wird Ihnen helfen, eine Geotour anzulegen, die die Geocaching-Community anspricht. Wie Sie das wohl machen wollen aus Amerika? Mailen Sie uns Ihr Ziel, Timeline und was Ihre Reisenden möglicherweise erhalten sollen. Wir kriegen den Ball ins Rollen, bringen Geocacher zu Ihrem Ziel. Boah. Kann ich da eigentlich fast nur sagen. Also ich glaube, wenn ich nochmal irgendwann Jeremy beim Essen treffe, dann war das sein letztes Essen, ehrlich. Also ich, boah, das, also wirklich, das wollte ich schon gar nicht mehr mit reinnehmen, weil ich eigentlich schon genug hatte für diesen kurzen, sollte er ja werden, Podcast. Aber das fand ich, das ist für mich der Mega-Hammer. Also allein aus datenrechtlicher Sicht, ich halte das für sehr gewagt, was sie da vorhaben. Im Prinzip vermute ich mal wieder, dass sie auch noch versuchen, irgendwelche Cacher hier in Deutschland zu finden, die für sie dann so eine Geotour auslegen im Auftrag. Dafür gibt es dann vermutlich wieder irgendeine Coin oder ein Souvenir oder so einen Scheiß. Und dann verkaufen sie das der Gemeinde oder so. Und dann werten sie Logs und alles aus. Oh, das kann ich mir echt nicht. Was, Tracer sieht das auch gar nicht so schlimm. Bietet Parkranger die Möglichkeit, in einem Naturschutzgebiet offiziell Geocaches zu legen? Ja, da gebe ich dir recht, Tracer, aber ich glaube nicht, dass das so gemeint ist. Hier geht es um, die möchten ja, oder sie sagen ja mehr oder weniger sogar dazu, dass sie praktisch auswerten wollen, wer wann wo war, welche Caches davon gemacht wurden, also welche Touren davon gemacht wurden und. Ich glaube, hier geht es nicht um Naturschutz, hier geht es um Kohle und um nochmal Kohle. Und normalerweise gönne ich ihnen ihr Premiumgeld und ich weiß nicht was, aber das geht, nee, also das weiß ich überhaupt nicht, ob das so gehen sollte. Also, ja, es gibt da wohl schon ein paar Touren. Ich weiß, Tracer, klar, es fängt auch so an, aber warten wir mal ab. Also, ich find nicht mal die Geotour an sich, finde ich gar nicht schlimm. Selbst wenn das Gemeinden machen würden, finde ich das auch gar nicht schlimm. Weil, wenn die Gemeinde mich durch ihren schönsten Gemeindeweg führt, Ja, mein Gott, dann ist das auch okay. Genau wie Vielweib jetzt schreibt, dass im Geomagazin der erste berufsmäßige Cacher ja drin war, der Caches für die Gemeinden dort legt. Absolut, finde ich, stört mich auch tatsächlich nicht. Ich habe auch gar kein Problem mit Kommerz, wenn für mich da was Gutes bei rauskommt. Ich habe ein Problem mit Big Brother und ich habe ein Problem damit, dass Gemeinden die Logs auswerten können. Und kann meine Firma das dann auch? Kann die mal gucken, wo ich wann war? Und also nee, das, sorry, aber das ist der Teil, wo ich echte Schmerzen habe. Also, boah. Ja, Powertrail mit Hotel, sagt Marschländer gerade. Ganz ehrlich, ich mag keine Powertrails, aber selbst das würde mich nicht erschrecken. Also, das sind alles Dinge, die soll jeder für sich selbst entscheiden, ob er das machen möchte. Ach, Chat steht gerade, ist das der Berufsgeocacher? Ja, nee, der hat ja keine Zeit. Der macht ja, glaube ich, 80 Minuten sitzt der mit Hohecker zusammen auf einer Bank. Ich habe es allerdings nicht gehört, also ich weiß nicht, ob die auch gesprochen haben oder ob die nur gesessen haben. Aber man macht sich auch nicht über andere lustig. Also das, sorry, kann ich nicht rausschneiden, ist live, aber möchte ich mich gar nicht. Jetzt, wir machen mal weiter. Eine interessante Frage fand ich noch im grünen Forum. Ich muss mal aktuell reingucken, ob da jetzt Antworten gekommen sind, weil die Frage fand ich echt interessant. Moin, schreibt einer. Ich bin auf der Suche nach einem Programm, das mir meine eigenen Log-Einträge zusammenführt und um Cache-Namen DT-Bewertung ergänzt. Sozusagen als persönliches Tagebuch. Bestenfalls so konfiguriert ausgerichtet, dass man die Daten plus Fotos, jetzt muss meine Frau natürlich reintoben, das hört man ja fast gar nicht, diese Tür, als Fotobuch erstellen lassen kann. Könntest du die zumachen? Nein. So etwas wäre natürlich auch als Geschenk klasse, wenn man einen oder anderen User die Daten auslesen könnte und ihm ihr zum Geburtstag oder Cash-Jubiläum solch ein Buch überreichen könnte. Fand ich ziemlich cool. Oh, hallo Frau Deichgräfin. Wir sind zwar gleich durch, aber freut mich, dass du noch mal reinguckst. Ja, die unsichtbare Heike, eigentlich weiß ich ja, dass sie hier gar nicht so dann beim Podcast rein soll, aber es hilft ja nicht, sie kennt ja die Frauen, ne? So, wo haben wir jetzt? Ich gucke immer nebenbei mal auf den Chat, deswegen, da lachen sich die ersten weg, kann ich gar nicht verstehen. So, also ich fand die Idee gar nicht schlecht, sich so persönliches Buch aus Logs zu schreiben, auch weil man dann mal gucken kann, wo war man und sich an was erinnern kann. Also irgendwie hat mir ja gut gefallen, also ja, so. Dann schreibt der Nächste, oh ja, es kommen die ersten Antworten. Für das Programm GSAK gibt es eventuell ein passendes Makro. Siehe hier, GSAK, ich mache das mal auf. Diese Dinger sind einfach zu lang, um sie vorzulesen. Die nehme ich später mit in die Shownotes auf. Da kommt gerade die Frage, hattet ihr schon das Thema mit dem Reviewer-Aufruf? Nee, habe ich nur ganz, ganz kurz drüber angesprochen, weil ich es einfach so doof finde, das lohnt sich nicht. Also sorry, das hat für mich das gleiche Niveau wie diese Petition, irgendwelche Lost Places mit Uhrzeiten und ähnlichem bedenken zu können. Das ist alles so, wo ich mich frage, geht zu Geolua, da seid ihr besser aufgehoben. Okay. So, und jetzt gibt es dieses Makro. Ich muss mal gucken, welches er hier vorgeschlagen hat überhaupt. Stehst auch mal irgendwo drüber. Der springt hier mitten rein. Makro Support. Creating a Diary to Print heißt das. Wie gesagt, ich werde es nochmal mit aufnehmen, wenn ich dran denke. Da gibt es noch einen, der auf der Suche nach einer solchen Software war, habe ich es getestet. Hier ist die aktuelle Version. Welche meint er jetzt überhaupt? Augenblick. Das Ding heißt Found und DNF-Caches. Da scheint das mit zu gehen. Also, bei GSAK in der Makro-Library unter Reports and Stats und darunter Found and DNF-Caches. Damit scheint das zu gehen. Also, wer da was nachsucht, sonst sucht im grünen Forum, da findet ihr auch schnell die Antworten. Fand ich also spannend und führt bestimmt auch dazu, dass man sich selber bisschen mehr Mühe gibt beim Loggen, weil wenn man selber auswertet später, finde ich jedenfalls relativ gut. Ja, dann bin ich jetzt durch. Mann, ich habe das unter einer Stunde bis jetzt geschafft. Und das war eigentlich auch so ein bisschen das Ziel, weil 2 Stunden alleine labern ist dann auch wirklich heftig. Ne? Und es war ja auch mal der erste Versuch für dieses neue Format. Ich bin da ansonsten ja gar nicht so wild hinterher und jeder soll ja selbst immer entscheiden, ob er es überhaupt will oder nicht. Und ich mag auch immer als Podcaster jetzt nicht so rumbetteln, aber in diesem Fall wäre ich echt mal froh über ein paar Kommentare. Also nicht von denen, die hier im Chat sind, die haben ja genug geschrieben. Obwohl auch da, doch auch von denen, eigentlich klar. Ich rufe nicht mehr an, nein, nein, nein, nein. Wir machen heute unter einer Stunde. Tracer hat mich schon Weltklasse genannt. Also 10 Minuten habe ich noch. So viel brauche ich aber nicht. Nein, es geht mir darum, diesmal würde ich mich wirklich über Kommentare freuen und auch gern kritisch. Ich lasse da auch alles stehen. Das Einzige, was ich lösche, ist immer, wo irgendwelche Beleidigungen drin sind. Das bringt es einfach nicht. Die nehme ich dann raus, das ist keine Frage. Aber die können auch gern kritisch sein, weil ich einfach nur darüber weiß, ob das überhaupt ankommt. Ich habe zum Beispiel beim letzten. Na, oder was heißt beim letzten? Nee, wir haben so einen ganz leichten Knick und ich weiß jetzt gar nicht, ist es das Sommerloch? Gehen wir euch oder ich euch langsam auf den Sack? Oder, ne? Also Kommentare sind immer nicht schlecht, dass man so ein bisschen weiß, auf welcher Schiene man überhaupt läuft. Ja, das glaube ich. Ja, Britta, die bekomme ich rum, die 10 Minuten, aber nein, nein. Also, dass man so ein bisschen weiß, ob das überhaupt noch ankommt oder ob das langweilig wird. Also, ich meine, klar, die hier live dabei sind, die haben ihren Spaß daran, sonst wären sie nicht da, denke ich mal. Aber auch alle anderen, die so schweigend zuhören, schreibt ruhig mal einen Kommentar. Macht's von mir aus auch anonym, das ist nicht schlimm. Also, wie gesagt, ich lösche nur Notes, wo es beleidigend oder ausfällig wird, das will ich nicht haben. Alle anderen lasse ich da auch stehen. Und mein Gott, es macht auch für 20 User Spaß, so einen Podcast zu machen, aber trotzdem möchte man natürlich wissen, ob sowas gut ankommt oder nicht und ob es sich auch wirklich lohnt für die, die zuhören. So, genug gebettelt nach Lob. Wie gesagt, Kritik genauso gerne. Was ich immer gerne drum bettel, ist, alle mal auf Applaus drücken. Ich freue mich immer hier. Bei 1000 Mikes sind eh nicht viele, die live sind. Und wir sind gerade in der ewigen Bestsellerliste von 10 auf 9 gekommen. Und ja, das finde ich gut. Da kommt dann der Zahlengeile durch. Ja, ich sag's mal, Filmdosen sind nicht wasserdicht. Konnte ich heute auch wieder vorstellen. Habe ich ja jetzt bei Facebook auch zum Protest aufgerufen. Ich dachte mir, wenn man gegen Reviewer-Willkür aufruft, dann kann man auch gegen Filmdosen aufrufen. Unglaublich, was für eine Resonanz auf Facebook kam. Also von daher war das ja, schon gut, dieser Artikel. Ja, okay. Also wie gesagt, schreibt mir was dazu. Mit dem Klatschen, mit dem Applaus natürlich jetzt nicht zu ernst nehmen, bitte. Ja, also ich freue mich natürlich, wenn Applaus kommt, aber der sollte auch wirklich nur kommen, wenn es gefallen hat. Sonst ist das ja albern. Und für mich ist dieser Applaus bisher echt ein ganz guter Indikator, um zu sehen, ob es gut war. Aber anhand der Kommentare wüsste ich halt gerne, wie es angekommen ist, um zu wissen, lohnen sich diese Monats-News oder ist das was? Okay, das decken alle anderen schon ab. Das brauchen wir hier nicht auch nochmal. Was ich als letztes jetzt noch bekannt geben möchte, bevor die Stunde rum ist, ich habe das Gefühl, dass immer noch nicht alle so überall immer mitkriegen, wann wir senden. Also wir sind live ja immer auf 1000 Mics. Da kann man sich das angucken. Wer es live erleben will, obwohl, ja, das ist einfach nicht schwer zu übersehen. Dann gibt es einen Google-Kalender, den man sich selbst einbinden kann. Dann hat man die Kalendereinträge damit drin, kriegt eine Viertelstunde vor oder was eine Nachricht. Dann haben wir noch auf Twitter natürlich den Account Schweigende Mehrheit, also Schw-Mehrheit zusammengeschrieben. Dann haben wir noch eine Google Plus-Seite und noch eine Facebook-Seite. Also es sollte möglich sein, mitzubekommen, wann wir senden. Und natürlich die Potthost-Seite. Und deswegen, die möchte ich noch einmal durchgeben. D-Buddy, also D-Buddy, D-Buddy, BUDDI, nicht Y, i.potspot.de. Und da sind gleich auf der rechten Seite auch alle Links zu allen ja, Netzwerken, die wir da bespielen und informieren, wenn wir irgendwas wieder rausbringen. So, und jetzt sollte ich eigentlich hoffentlich alles durchhaben. Ja. Denke ich mal. Gruß an deine Holde. Ja, grüß deine Holde, Matija. Sag ich von hier auch. Britta, dich grüße ich auch. Wir sehen uns bestimmt bald wieder irgendwo. Vermutlich wieder irgendwo in Leipzig oder so, nur nicht in Hamburg. Dann danke ich euch allen wieder fürs Zuhören. Ich danke einem wirklich regen Chat heute mal wieder. Da kommen wir ja kaum mit mitlesen mit, aber das mag ich. Also das war schon immer, das glaube ich, hält mich persönlich am Podcast am meisten, ist der Chat, weil es einfach geil ist, wenn alle mitmachen. Ich sage euch einen schönen Abend. Freut mich, dass ihr da wart. Kommentiert diesmal ruhig, egal ob auf Potspot, ob auf Google Plus oder auf Facebook oder sonst wo. Ich kriege schon irgendwie mit, denke ich mal. Ja, dann allen einen schönen guten Abend. Guten Abend ist gut. Einen schönen Abend noch und schlaft schön. Ciao. Oh, schönes Wochenende, vergessen, ja. Das passiert mal. Jetzt bin ich durch. Ja, wie geht's mir damit? Auch eigentlich bin ich ganz zufrieden. Ich habe das Gefühl, zumindest im Chat ist es sehr gut angekommen. Da war also heute wirklich Bewegung. Ich liebe diesen Chat und jeden Einzelnen, der kommentiert. Das ist einfach echt cool. Und das macht das Podcast noch angenehmer, weil man einfach sich, ja, weiß ich auch nicht, geborgen ist jetzt falsch, weil man sich gut aufgehoben fühlt oder keine Ahnung, wie man das benennen möchte. Mal schnell gucken, kommt natürlich schon die 63 Hörer heute. Das ist relativ dünn. Aber na gut, Sonnabend und Sonntag, Freitag und Sonnabend sind so zwei Tage, da kommen immer nicht so viele in den Chat. Na klar, da ist man auch unterwegs oder bei Freunden oder sonst was. Und ja gut, da kann das natürlich gut angehen, dass mal nicht so viele da sind. Und dann haben wir natürlich auch immer noch ein bisschen Sommerpause. Ich rede mir das jetzt erstmal selber gut. Ist immer schwierig einzuschätzen, aber solange da noch über 50 Leute kommen, mein Gott, da brauche ich nicht drüber nachdenken. Macht das wunderbar Spaß. Tracer schreibt gerade so, dann mal den Podcast kommentieren, die schweigende Mehrheit in den Kommentare zerreißen. Ich muss mal eben kurz aufschreiben. Ich nehme noch etwas in die Konserve auf. Da können wir dann nochmal drüber uns Kopf machen, weil er schrieb vorhin Windeln wechseln und dann kommt er. Ob er wirklich seine Kleine oder sich selber macht. So, jetzt hat Spaß gemacht. Alles zu hier. Jetzt muss man erstmal wieder selber runterkommen. Und jetzt wünsche ich auch den Konservenhörern nochmal explizit ein schönes Wochenende. Das heißt, wenn ihr das denn freitags hört oder sonnabends. Ach, ich wünsche euch immer ein schönes Wochenende. Und ja, ich freue mich ehrlich gesagt auch über jeden Konservenhörer. Nicht, dass ihr denkt, hier, was geht mir nur um die Live-Hörer. Ich freue mich über jeden Hörer. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Schlusswort. Bis dann. Ciao.